Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Freunde, Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Katrin ist die erste heute Nacht hier bei mir, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen Domian. Hallo Katrin, was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich Adoption. Also, ich bin vor 51 Jahren adoptiert worden, bin damit eigentlich auch aufgewachsen, also so mit 5, 6 Jahren in dem Alter, wo ich es begreifen konnte, haben mir meine Eltern, also meine Adoptiveltern, das erzählt. Schon recht früh, ne? Ja, aber für mich war es eigentlich nie ein Problem. Ja. Ich habe auch einen jüngeren Bruder, der ist auch adoptiert, also wir sind damit beide aufgewachsen und ich bin eigentlich auch immer locker damit umgegangen. Ich habe eigentlich auch mal gesagt, ja, ich bin adoptiert, ich bin nichts Besonderes, macht euch nichts draus. Ja, auch meine Eltern immer, klar, wenn du mal suchen willst, kein Problem, wir stehen hinter dir, mach dir keine Sorgen. Wir sehen dir das jetzt nicht krumm an oder so. Ja, und jetzt habe ich mich halt so vor 8 Wochen entschieden. Erst vor 8 Wochen? Ich setze mich hin und fange an zu suchen. Ach. Weil es für mich halt wirklich eine schwere Entscheidung auch war. Ja, ja. Also wenn du so früh wusstest, dass du adoptiert bist, stellen sich doch bestimmt dann auch relativ früh die Fragen, wo komme ich wirklich her? Was sind meine leiblichen Eltern? Ja klar, also soweit wie meine Adoptiveltern mir das erklären konnten, haben sie es halt auch gemacht. Also sie haben halt erzählt, dass meine leibliche Mutter sehr jung gewesen ist. Die haben sie gekannt oder haben die das auch irgendwie erfahren? Also die haben das auch von der Adoptionsstelle soweit erfahren. Also so ein paar Informationen haben sie anscheinend gekriegt, dass meine leibliche Mutter so um die 17 gewesen sein muss und mein leiblicher Vater auch nicht viel älter und dass sie halt also keine Unterstützung gekriegt haben und ja ihre letzte Chance halt darin gesehen haben, mich abzugeben. Du warst ja noch wirklich ganz mini, ne, als sie dich abgegeben haben. Ja, ich war irgendwie so 3 Tage oder 4 Tage. 3 Tage, genau. Ja, also direkt aus dem Krankenhaus weggegeben. Ja. So, jetzt ist die Entscheidung vor knapp 8 oder vor ungefähr 8 Wochen gefallen bei dir, die Spuren, die eigenen Wurzeln zu suchen. Wie macht man das eigentlich? Ja, also ich habe es halt eigentlich mehr oder weniger so gemacht, dass mein Freund sich mit dem Lux-Forum für Adoptierte mal in Kontakt gesetzt hat. Das ist also so eine Art große Selbsthilfegruppe? Oder? Ja, es sind eigentlich in ganz Deutschland Adoptierte, die sich zusammengeschlossen haben einfach. Ja, ist das Lux-Forum für Adoptierte? Lux-Forum Adoptierte. Ah ja. Und die sitzen im Hauptsitz halt in Hamburg. Und ich selber bin halt im Kiel geboren. Also war für mich das Naheliegendste, mich immer mit denen auseinanderzusetzen. Die haben halt dann zu mir gesagt, also ich sollte mich mal mit dem Jugendamt auseinandersetzen, einfach mal anrufen, fragen, ob die mir helfen können. Ja, da bin ich dann von Pontius nach Pilatus geschickt worden. Ja, gehen Sie mal dahin und dahin und dann habe ich hier vielleicht ein kleines Bröckchen an Informationen gekriegt. Also es ist eine richtig komplizierte Recherche, glaube ich. Sowas. Ja, auf jeden Fall. Wie weit bist du denn nur bis heute gekommen? Also ich weiß, wie meine leiblichen Eltern heißen, aha, beziehungsweise mit Geburtsnamen, meine leibliche Mutter. Immerhin. Ja, aber du weißt nicht, wo sie wohnen. Es hilft wirklich nicht viel, weil man sitzt da, man weiß, wie die Menschen heißen, man weiß, wann sie geboren sind, wo sie geboren sind. Aber mehr Informationen kriegt man eigentlich so auf die Schnelle nicht. Na gut, aber das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Du hast den Namen. Ja. Und die Namen, wenn man die Namen hat, kriegt man ja vielleicht sogar auch die Anschriften raus. Nee, da machen die Ämter dicht. Machen die Ämter dicht? Auf jeden Fall. Kommt dann immer das von wegen Datenschutz und hin und her. Was war denn jetzt dein Anliegen, dich bei mir zu melden? Ja, ich habe jetzt Probleme mit meiner Adoptivmutter gekriegt. Inwiefern? Also sie hat diese E-Mail vom Lux-Forum gefunden, weil mein Freund sie mir halt ausgedruckt hat. Ja, und seitdem sie diese E-Mail gefunden hat, fliegen bei uns zu Hause die Fetzen. Obwohl sie vorher zu dir gesagt hat, dass du kannst das machen, das ist völlig in Ordnung. Ja, also sie macht es aber auf eine subtile Art und Weise. Sie sagt eigentlich nicht, dass sie das stört. Sie macht den Mund darüber nicht auf. Sie haut mir hintenrum was rein. Also es kommt dann immer, weil ich halt zu Hause ausgezogen bin, du wirst dick, du nimmst zu, dein Freund und du benimmst dich unmöglich. Bist du denn ganz sicher, dass der Grund wirklich darin zu suchen ist, dass du deine eigenen Eltern jetzt ausfindig machen willst? Ja, weil es genau zu dem Zeitpunkt halt einsetzte, als sie diese doofe E-Mail gefunden hat. Dann sprich es doch ganz offen an. Da habe ich mittlerweile wirklich ernsthaft Angst vor. Warum? Weil ich seit Jahren eigentlich auf Konfrontationskurs fahre. Und mittlerweile habe ich... Grundsätzlich, oder? Aber nicht, was diese Thematik angeht. Grundsätzlich. Nee, grundsätzlich. Also, eigentlich seitdem ich in der Pubertät bin, habe ich mit meiner Mutter öfters mal Stress. Mhm. Weil mir dann auch vorgeworfen wird, du hast nicht unsere Gene, das sieht man an dir, was vielleicht nicht böse gemeint ist, was mir natürlich dann ganz böse aufgestoßen ist. Ja, allerdings, das finde ich. Ja. Du sagst, du hast Angst davor, wenn du das sagen würdest. Was könnte passieren? Ja, dass es den großen finalen Knall gibt. Und ich habe halt ernsthaft Angst davor, auch meine Familie zu verlieren, weil ich sehr an meine Eltern hänge. Du lebst im Moment aber nicht mehr bei deinen Eltern, ne? Nein, ich bin ausgezogen wegen einer Ausbildung. Also bin ich weggezogen, bin nach Frankfurt gezogen, wohne jetzt über 250 Kilometer weg. Also dennoch, Katrin, auch wenn da viele andere Schwierigkeiten sind, wenn du sagst, du bist auf Konfrontationskurs mit deinen Eltern seit einigen Jahren schon, finde ich, dass du diesen Konfrontationskurs, was diese Geschichte angeht, auf jeden Fall fortsetzen solltest. Weil es ist nur wirklich dein gutes Recht, herauszubekommen, wer deine leiblichen Eltern sind und die vielleicht auch kennenlernen zu wollen. Mhm. Und das muss deine Adoptivmutter oder die Adoptiveltern müssen das auch hinnehmen und akzeptieren. Es ist eigentlich sogar ein Zeichen ihrer Liebe, ihrer großen Liebe zu dir, wäre es, wenn sie sagen würden, Mädchen, mach das. Unsere Beziehung wird dadurch sowieso nie angetastet. So würde sich das gehören, finde ich, dass wir die richtige Verhaltensweise. Ich würde mich an deiner Stelle nicht einschüchtern lassen von ihr und würde es ihr auch richtig ganz klar oder ihnen ganz klar ins Gesicht sagen. Ich bin dabei und ich möchte das gerne. Und du kannst es ja verbinden, auch mit einer Versicherung, dass deine Empfindungen für deine Adoptiveltern dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Ja, ich glaube, das weiß sie auch im tiefsten Inneren. Das weiß sie auch, dass ich, also... Manchmal muss man die Sachen, die der andere vielleicht im tiefsten Inneren erahnt, muss man auch nochmal ausdrücken. Das tut dem anderen auch gut. Vielleicht hat sie wirklich Angst, dich zu verlieren oder dass das noch mehr kaputt geht zwischen euch. Du musst sowohl das für sie Harte aussprechen, aber auch das für sie Schöne aussprechen. Dass du ihre Tochter im Prinzip bist und dass das auch immer so bleibt. Ja. So würde ich jetzt vorgehen. Also ich bin mittlerweile schon mit den Nerven so weit runter, dass ich also jetzt permanent eigentlich krankgeschrieben werde, weil ich... Ja, aber so geht es doch nicht weiter. ...ständig Kopfschmerzen habe. Ja, aber weil ihr auch nicht richtig redet miteinander, Katrin, habe ich den Eindruck. Ja, also wir reden aneinander vorbei, weil es nach 5 Minuten garantiert die Fetzen fliegen. So, dann mach dir mal vorher das nächste Mal genau Gedanken, wie du das ansprichst und vor allen Dingen relativ unemotional von deiner Seite aus ansprichst und klar und sachlich. Nur so kann es gehen und nur so kann der Versuch aussehen, finde ich. Ja, ich habe halt eigentlich mehrmals jetzt schon den Versuch gemacht, also sie anzusprechen, darüber zu reden, aber es lief halt daraus hinaus, dass sie halt immer meinte, mir hintenrum wieder einen reinzuhauen. Gut, das hast du gerade schon gesagt, klar. Aber und ich habe dann darauf reagiert, ist ganz klar. Ja, du hast wahrscheinlich auch dann wieder emotional reagiert. Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass du ganz sachlich das erklärt hast, um was es da geht und was du da machst. Und ihr nicht ganz sachlich erklärt, wie deine Beziehung zu ihr aussieht und zu den Adoptiveltern. Ich finde, das ist der nächste Schritt und das musst du machen, Katrin. Ja, okay. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800-5678-111, meine Telefonnummer hier kostenfrei für euch. Und wir haben eine freie Themennacht in unserer Telefon-Talkshow hier live aus Köln. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen oder auch faxen unter 0800-5678-110. Melanie ist da und Melanie ist 26 Jahre alt. Grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Melanie, dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich überlege, ob ich mit meinem Freund noch einen zusätzlichen Partner hinzuhole und einen Dreier machen sollte. Das überlegst du mal so. Das ist... Ja. Du hast einen Freund. Genau. Ja, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt verlobt und sind seit 3,5 Jahren zusammen. 3,5 Jahren. Ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit. Mhm. Und verlobt sogar. Ja. Wie alt ist er? Er ist 32. 32. Mhm. Und jetzt überlegst du dir so ganz einfach, dass man dann noch einen Dritten hinzuziehen sollte. Ja, also ich hatte die Idee und er ist davon auch hellauf begeistert. Das heißt, ihr habt es besprochen? Ja. Mhm. Also wir hatten das schon mal vor einem halben Jahr schon mal besprochen und jetzt halt seit einer Woche wieder. Ja. Und das ist halt mein Problem, dass ich halt nicht weiß, was es halt für Auswirkungen haben könnte auf die Beziehung wenn man das mal gemacht hat. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, darüber nachzudenken vorher. Ja. Also erstmal interessant ist ja und beruhigend, dass dein Freund sagt, okay, ich finde das in Ordnung. Also er ist ganz heiß drauf. Er ist so ganz. Was heißt das denn? Wie soll man sich das denn vorstellen? Wollt ihr einfach nur eine Sexgeschichte, eine Dreierkiste erleben oder soll sich das vielleicht sogar ein bisschen verdichten und nein. So eine. Nein. Nein, also wir wollen das, wenn dann. Nur Sex. Also, nur Sex, genau. Ja. Wenn dann auch nur eine Frau oder halt auch mal ein Mann. Ja. Also ich würde auch schon auf meine Kosten kommen wollen. Ja. Und dann auch mit dem zweiten Mann halt. Aber also richtig was Festes nicht, nein. Ist dein Freund so leicht bi interessiert? Nein. Nee. Aber dennoch hat er nichts dagegen, wenn da ein Mann dazukommt? Nein, hat er nicht, nein. Ja. Welche Sorgen hast du denn, oder habt ihr denn, wie sich das auf die Beziehung auswirken könnte? Ja, ich weiß halt nicht, ob ich ihm das vielleicht vorwerfen würde, dass er mit einer Frau geschlafen hat, das weiß ich halt nicht. Und ob sag mal, wir hatten gerade einen Störer in der Leitung. Ja. Du würdest ihm vorwerfen? Dass ihm vielleicht vorwerfen würde, dass er das halt auch gemacht hat. Dass es halt überhaupt gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich dann reagiere halt. Also du hast Sorge, wenn es dann passiert ist und da ist eine Frau dabei. Genau. Und er hat mit dieser Frau auch geschlafen. Ja. Dass du dann hinterher sagst, oh, du hast ja mit dem geschlafen. Und ja. Ich ja, bin genau. Ja, also ganz im Häuschen. Genau. Ja. Und ob man sich auch vielleicht auch danach nicht mehr so miteinander klarkommt, weiß ich nicht. Ja. Das ist halt mein Bedenken. Ne? Hm. Also ich finde die Grundvoraussetzung erstmal sehr positiv, wenn zwei Leute sich da einig sind und sagen, wir wollen das mal erleben. Ja. Ich glaube, ich kann das auch nur so sagen, ich kann dir das nicht versichern und kann ja in euch nicht hineingucken. Mhm. Ich glaube, wenn diese Voraussetzung stimmt, dass beide es wollen, ja, ist die Gefahr relativ gering, dass da tiefgreifende Störungen in der Beziehung entstehen. Mhm. Wichtig ist aber, dass man sich darüber, was du gerade angesprochen hast, auch richtig Gedanken vorher macht und darüber auch redet. Ja. Dass du dir auch klar machst und dir das in der Fantasie auch vorstellst, du wirst sehen, wie dein Freund mit einer anderen Frau in deiner Anwesenheit richtig zur Sache geht und Sex hat. Ja. Ne, das musst du dir wirklich vorstellen vorher und da musst du immer noch sagen, ja, das will ich, da bin ich mit einverstanden. Ja, das ist eben ein Zwiespalt. Ich meine, ich würde das schon mal ganz gerne sehen, wie er das macht. Mhm. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, ich finde es auch ein Ding, dass er es machen würde. Wie ein Ding, dass er es machen würde? Dass er halt mit einer Frau schlafen würde, dass er halt nicht sagt, nein, er will es abrupt nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ach so, dich provoziert das sogar so ein bisschen, dass er das will. Ja, natürlich. Jetzt provoziert dich das schon. Ja, ja eben, und deswegen weiß ich jetzt nicht, ich würde es schon mal gerne machen. Also mich reizt es auch, mit dem zweiten Mann mal das zu machen. Aha. Und du bist gar nicht erstaunt, dass dein Mann sich nicht provoziert fühlt, dass du das gerne mal machen möchtest? Er ist null eifersüchtig. Null, ärgert dich das ein bisschen? Ja. Ja. Weil ich bin doppelt so eifersüchtig, würde ich mal sagen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es halt danach zwischen uns halt laufen würde, ne? Also, ich glaube, um es nochmal zu sagen, dass es keine großen Erschütterungen geben wird. Vielleicht ist es nicht euer Ding. Vielleicht wirst du hinterher sagen, nee, ich kann das nicht. Ich bin dann doch eifersüchtig und ihr seid für eine Weile, vielleicht für ein paar Tage oder für eine Woche irritiert. Aber ich glaube nicht, dass wenn eure Liebe wirklich stabil ist, dass durch so ein Experiment, das würde ich nicht so hochhängen, da eure Beziehung auseinandergeht. Mhm. Sage ich jetzt so aus meinem privaten Gefühl heraus. Mhm. Und aus eigener Erfahrung oder? Nee, mit einem Partner nicht aus eigener Erfahrung. Nein. Nee, das nicht. Ich würde es wirklich nicht so hochhängen. Es ist ja nur eine Sexgeschichte. Mhm. Ja, klar. Also wir wollen das auch, wenn wir auch nur einmal mit demjenigen machen und dann nie wieder sehen und so. Also wir auch nicht wissen, wo wir wohnen, nichts. Also, gar nichts. Aber euch britzelt ja irgendwie unter den Fingernägeln, ne? Also mir, ja, doch schon gewaltig. Ja. Also ihn sowieso. Ja. Und er denkt an zwei nackte Frauen vor ihnen, also dann kann sie wahrscheinlich gar nicht mehr halten, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Bitte? Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, ich sage jetzt ganz einfach mal ganz frech heraus, probiert's aus. Ja. Und ich bitte um Informationen, wie es gelaufen ist. Okay, alles klar, ich muss nochmal an. Wisst ihr denn schon, wie ihr das anstellen wollt, an die Person heranzukommen? Also ich habe in der Zeitung heute nachgeguckt, da waren ein paar Anzeigen drin von ein paar Frauen und auch von ein paar Männern. Und da kann man, da heißt es Draht, Hannover. So. Und ja, ich sag's einfach mal. Der heiße Draht Hannover. Ist, ja, ist das eine Zeitung oder wie? Ja, es ist so eine Verkaufszeit. Das verkauft Leute alles, was es gibt, von der Stecknadel bis zum. Ah, ich verstehe, ja, das gibt's überall. Haben wir in Köln ja auch. Ja, genau. Das ist, glaube ich, irgendwie anders. Ja. Und da kann man halt Leute halt auf Band sprechen und die rufen halt dann eventuell zurück oder wir geben halt eine Anzeige auf. Ah ja, verstehe. Also, Melanie, ich hoffe von dir nochmal zu hören, okay? Ich hoffe mal, alles klar. Alles Gute. Okay, mach's gut, dann tschüss. Morgen übrigens haben wir eine feste Themennacht und da heißt das Thema plötzlich hässlich. Ich möchte mich mit Leuten unterhalten, die das Gefühl haben, oder vielleicht ist es auch real so, das Gefühl haben, dass sie plötzlich hässlich geworden sind oder hässlich sind durch eine Krankheit, durch einen Unfall, vielleicht durch eine misslungene Operation. Das ist das Thema morgen, plötzlich hässlich. Heute haben wir eine freie Themennacht und ihr könnt anrufen zu jedem Thema. So hat auch Thomas angerufen und Thomas ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian, wie geht's? Danke, der Nachfrage. Alles im guten Bereich. Ja. Und dir? Ja, ich habe noch so einige Probleme. Also ich habe, deswegen rufe ich auch an, vor 3 Jahren die Diagnose gestellt bekommen, dass ich schizophren bin. Mhm. Und sagen wir hinzu, dass das eine psychische Erkrankung, eine Störung ist, die Wahnvorstellungen, Halluzinationen zur Folge hat, unter anderem, also ganz grob. Genau. Ganz grob erklärt. Genau. Ja. Bei mir hat sich das so geäußert, dass ich auch Stimmen gehört habe. Mhm. Wie hörst du diese Stimmen, wenn du schläfst, wenn du normal im Alltag bist? Ja, die Stimmen haben mich teilweise auch vom Schlafen abgehalten. Mhm. Also sind das einzelne oder sind das mehrere Stimmen auf einmal? Das sind einzelne Stimmen. Mhm. Also es kam mir so vor, als ob ich beobachtet würde, als ob ich einen Apparat in mir drin sitzen hätte, mhm, womit man versuchen würde, das zu kontrollieren, dass ich telepathiere. Also das, mhm, habe ich mir so vorgestellt. Kompliziert nachzuvollziehen. Sag mir mal, was diese Stimmen dir gesagt haben. Konntest du die verstehen? Ja, die konnte ich verstehen. Was haben die gesagt? Haben mir, das waren vor allen Dingen Bekannte von mir, aber ich habe mich auch natürlich, um diese telepathischen Fähigkeiten in Anführungsstrichen zu nutzen, an bekanntere Leute gewandt. Und sag mal, was die Stimmen zu dir gesagt haben. Was haben die ausgesprochen? Die haben über mich geurteilt, also haben mich verurteilt, mein Leben, wie ich das bis jetzt geführt habe, dass ich also sehr nachlässig immer mit allem gewesen wäre, faul und so weiter. Also die haben mich total niedergemacht. Ja, also ein sehr bedrückender Effekt. Ja. Haben diese Stimmen ausgelöst. Ne? Sie haben dich klein gemacht, sie haben dich eingeschüchtert, haben dir ein schlechtes Gewissen verursacht. Ja. Gibt es noch andere Symptome, die du hast, außer diesen Stimmen? Ja, gibt es. Es gibt noch ein sehr unangenehmes Symptom und das ist, dass ich in der Öffentlichkeit schon mal das Gefühl habe, wenn ich näher zu Leuten hinkomme, gleichen Alters vor allen Dingen, die ich nicht kenne, dass ich in die Hose uriniere. Das äußert sich dann so, dass ich das Rauschen höre im Kopf. Mhm. Also so, ich konzentriere mich dann irgendwie darauf. Das läuft aber so reflexartig ab. Das geht alles wahnsinnig schnell. Mhm. Und ich habe dann so ein Gefühl, als ob etwas warm wird in der Hose. Also ich habe auch Synästhesien dazu. Also so Fehlempfindungen. Ja. Das heißt aber, du pinkelst nicht real in die Hose, sondern du hast nur das Gefühl. Ja, ich habe nur das Gefühl. Also deine Sinne täuschen dir das vor, dass du in die Hose machst? Ja. Ich habe das so weit, dass du auch schon mal gehört, dass es jemand so ähnlich gegangen ist. Mhm. Also der hatte wohl das Problem, ein anderes Problem, da bei ihm das wohl groß war oder so. Mhm. Ist das so real, dass du das Gefühl quasi hast, dass dir der Urin die ganzen Beine runterläuft? Ja, also so in kleinen Rinnsalen, nicht in einem Dauerfluss, aber so in bestimmten Situationen halt, wenn ich dann angesprochen werde und so. Also immer, wenn du mit das hat sich auch sehr schwierig für mich rausgestellt im Studium und so. Ich studiere Grafikdesign und da bist du ja nun mit vielen auch Gleichaltrigen zusammen. Ja, ja, also wenn ich dann da am Bord stand und meine Sachen präsentiert habe, dann war das öfter nicht sehr lustig. Was hast du denn dann gemacht in dem Moment, wo du das Gefühl hattest, ich pinkel mir jetzt in die Hose? Aber du wusstest ja so rein von der Ratio her, ich pinkel mir gar nicht in die Hose. Wie geht man denn damit um? Erst habe ich es geglaubt und dann bin ich die ganze Zeit, also im Unterricht war das auch noch, auf Toilette gerannt. Mhm. Ich habe Freunde gefragt und so, die haben dann alle gesagt, beruhig dich wieder, das ist nicht der Fall und so, aber das war erst eine ganz schön stressige Zeit. So, du bist schizophren, das ist die Diagnose. Ja. Bist du in psychiatrischer Behandlung auch zurzeit? Ja, bin ich. Bist du? Mhm. Ja. Was macht man mit dir? Kriegst du Medikamente oder spricht man mit Medikamente. Dir? Die Medikamente bringen auch so einige Nachteile mit sich, also man nimmt dadurch zu, man hat so etwas weniger Lebensgefühl. Ja. Das ist auch ein. Haben denn die Medikamente wenig? Weil ich künstlerisch arbeite, ist das sehr beeinträchtigend für dich. Beeinträchtigend. Ja. Haben denn die Medikamente wenigstens den Vorteil, dass du weniger diese Symptome hast, als du weniger die Stimmen hörst, dass du weniger das Gefühl hast? Ja, die höre ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also so gut wie gar nicht. Das ist. Und mit dem Urinieren in die Hose, ist das auch besser geworden? Was ist besser geworden? Mit dem Gefühl in die Hose zu machen, ist das auch besser geworden? Ja, also damit habe ich nach wie vor noch so ein bisschen Probleme. Mhm. Es ist etwas besser ist es geworden. Mhm. Also ich traue mich schon raus, so ist es nicht. Mir ist es halt noch immer unangenehm. Früher war es mir auch sehr peinlich. Mhm. Es hat sich so ein bisschen gewandelt im Lauf der Zeit. Ich empfinde das jetzt schon seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Ja. Ah ja. Und bis jetzt hat sich da noch nichts Großes ergeben. Mhm. Ich habe schon verschiedene Tipps bekommen, natürlich vom Einfachen, dass ich einfach nachfühlen soll, bis über, dass ich mir etwas imaginieren soll, etwas Positives was sagt mit dem denn Gefühl denn, verbinden soll, der Wärme. Was sagt dein Psychiater denn dazu? Ja, die sagen jedenfalls eindeutig, dass das auch Zeichen wäre für eine Psychose. Mhm. Also ich bin mir da auch gar nicht so sicher, also, ob das so ist. Das ist eine heftige psychische Erkrankung, die du da hast, mit der du dich rumschlagen musst. Welche Auswirkungen hatte das eigentlich, seitdem das auch so diagnostiziert ist, für dein normales Leben? Du hast gerade schon gesagt, dass du durch die Medikamente ein bisschen dicker und vielleicht auch ein bisschen behäbiger geworden bist. Ich meine so auf die Freunde, auf die Umwelt. Gehst du offensiv damit um, sagst, ich habe diese Erkrankung? Ja, also ich rufe ja in deiner Sendung an, nicht? Das ist ja auch so etwas, also was dazugehört. Ich sage mal, also ich trage da schon dran, vor allen Dingen so an den Nebenwirkungen, also dass das ein bisschen dicker macht. Ich bin es eigentlich gewöhnt, schlank zu sein und... Ja, ich wollte auf was anderes hinaus, Thomas. Gerade wenn man Schizophrenie sagt, so im Volksmund... besteht ja schnell die Möglichkeit, dass man sagt, der hat sie nicht mehr alle, der ist bekloppt. Ne? Ja, ich weiß. Also deshalb frage ich, schämst du dich, das zu sagen, oder gehst du damit offensiv um und sagst, ja, ich habe nun mal diese Erkrankung und damit muss ich zurande kommen? Ja, da sage ich es eher so. Also ich denke, dass die Vorbilder, die man da aus Film, Funk und Fernsehen kennt, dass die nicht der Wahrheit entsprechen. Also meistens schlagen sich die Leute, die sind nicht gefährlich, diese Leute. Mhm. Das ist bis jetzt auch nicht... Also du im Klartext, du sagst es deinen Freunden, dass du das hast. Mhm. Wie ist es so mit, hast du eine Freundin, Beziehung? Nee, das ist auch so ein Grund, warum ich anrufe. Ich würde so ein bisschen gerne was an meiner Lebenssituation ändern und deine Sendung dazu nutzen, mal aufzurufen dazu. Dass du eine Freundin kriegst, oder? Ja, genau. Mache ich nicht gerne, weißt du, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Nee, so kontaktbörsenmäßig mache ich das nicht so gerne. Aber wir nehmen natürlich auch Faxe entgegen. Das ist 0800 5678 110, dieses als kleiner Nebenhinweis. Gibt es für dich Chancen, wie haben die Ärzte dir das erklärt, kann man eine solche Erkrankung, eine seelische Erkrankung in den Griff irgendwann kriegen oder gar ganz heilen? Ja, also mit der Heilung, das ist so eine Sache. Also ich glaube, nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, es gibt Fälle, in denen das nur einmal auftritt, dann gibt es Fälle, in denen das häufiger auftritt und dann gibt es Fälle, in denen es chronisch ist. Mhm. Und das kann man bei dir noch nicht ganz, ist noch nicht ganz klar bei dir, ob ja, das chronisch ist. Ja, ich weiß noch nicht zu welchem Fach ich da gehöre. Mhm. Kannst du eigentlich dein Studium und so deinen normalen Alltag richtig weiterleben und das Studium auch durchziehen? Ja, also ich muss sagen, ich bin zwar noch immatrikuliert, aber ich studiere mittlerweile schon seit 3 Jahren nicht mehr, weil das mit dem Gefühl, weil da ist auch so ein Gefühl der Antriebslosigkeit mit verbunden. Ja, also das ist ja schon eine große Nebenwirkung, ne? Dass du was machst du dann den Tag über so? Hängst du viel rum einfach? Ja, ich unternehme was mit Freunden. Ich habe auch so verschiedene Sachen hier an der Uniklinik, was ich mache. Und es gibt so etwas, das nennt sich SPZ. SPZ, das ist das Sozialpsychiatrische Zentrum. Mhm. Und da können sich Leute treffen, die... Psychiatrieerfahrung haben und die bieten so verschiedene Sachen an. Also alles von Backen, Kochen bis über kreatives Gestalten und da mache ich auch mit. Zärtliches Gestalten heißt das? Nein, kreatives Gestalten. Kreatives, was ich wieder verstehe. Zärtliches Gestalten. Thomas, schön, dass du angerufen hast. Ja. Auch sehr mutig von dir, dass du angerufen hast, eben auch mit einer solchen Erkrankung, die ja doch sehr tabuisiert ist. Ja. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch so mit schizophrenen Menschen ganz normal reden kann. Und, ja. Das ist eine Krankheit. Ist durchaus möglich. Absolut. Also kann man ruhig darauf zugehen. So, und nochmal so mit Augenzwinkern an die Mädels, ne? Die Faxnummer ist ja bekannt hier von uns. Okay. Super. Alles Gute und ich wünsche dir von Herzen, dass es eine Heilung, dass sich eine Heilung bei dir vollzieht, dass es nicht chronisch wird. Ja, gut, alles Gute weiterhin für deine Sendung. Dankeschön, Thomas. Weiter so. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschö. Jetzt geht's weiter bei mir mit Christian. Christian ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Morgen Christian. Morgen. Dein Thema. Mein Thema, ja, meine Freundin ist, seit ich mit der 2 Jahren zusammen bin, wird ab und zu mal etwas gewalttätig während dem Sex. Das ist, sie lastet mich halt ein bisschen, weil es dann ab und zu mal die Grenzen sehr stark überschreitet. Ich habe das jetzt akustisch gar nicht so ganz richtig mitgekriegt. Also ich habe so die Ahnung, wir hatten ja gestern gewalttätige Frauen. Ja, genau, da kam ich gestern nicht mehr dran. Du hast eine Freundin, mit der bist du seit 2 Jahren zusammen, so habe ich es verstanden, und die ist beim Sex abends gewalttätig. Ja, und zwar, wie soll ich sagen, tickt sie halt aber einen gewissen Moment aus. Was ist das für ein Moment? Beschreib mir mal. Wie? Ja, zum was Beispiel, zum Beispiel, hat halt immer so Ideen, was sie jetzt zum Beispiel machen könnten. Ja. Sie bringt auch abends mal Dinge mit und letztes Mal hat sie ja schon Handschellen dabei gehabt und hat sich schon ins Bett gefesselt, was ich ja bis zu einem gewissen Punkt noch sehr erotisch fand. Nur dann irgendwann hat sie angefangen, mich zu schlagen. Ich habe ihr gesagt, dass es weh tut und sie hat nicht aufgehört. Wie hat sie dich geschlagen? Mit bloßer Hand? Mit der Faust. Mit der Faust. Wohin hat sie dich geschlagen? Die Brust, in die Brust. Und das kam halt jetzt schon des Öfteren vor. Du hast währenddessen gesagt, jetzt ist hier Schluss mit lustig und Sex und Geilheit. Es tut mir weh, hör auf. Ja, ganz genau. Aber du warst angeschnallt, du warst, warst gefesselt. Ich war gefesselt, konnte mich also sozusagen nicht wehren. Wie weit hat sie es denn dann noch getrieben? Hat sie aufgehört oder hat sie weitergeschlagen? Nein, sie hat weitergeschlagen. Etwa 5 Minuten hat sie auf mich eingeschlagen, bis sie dann irgendwann aufgehört hat und angefangen hat zu weinen. Ja. Ah ja. Da war euer Sex dahin, ne? Da war nichts mehr mit. Das kann man wohl sagen, also sehr erotisch fand ich das dann nicht mehr. Ja. Und es ist halt schon öfters passiert, ja. Es fing alles so etwa vor 1 Jahr an und die haben auch schon öfters drüber geredet. Sie weiß selbst nicht, was mit ihr in diesem Moment passiert und das ist aber immer beim Sex, nur beim Sex. Das ist im normalen Alltag, so wie wir es gestern gehört haben. Nein, ist ja eigentlich die liebste Person auf der ganzen Welt. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie mitsprechen will, aber sie wollte nicht. Also keine Lust. Keine Lust hat, sie muss morgen arbeiten und schläft jetzt schon und wollte sich daraus. Ja. Ist es denn immer so, Christian, wenn ihr ist es nur so, wenn ihr so in den Bereich SM reingeht? Ja, eigentlich schon. Also wenn ihr, ich sag mal, Blümchensex habt, dann passiert das nicht? Nein, nur wenn sie das Gefühl hat, die Macht über mich zu haben, dann fängt es halt an, sehr gewalttätig zu werden. Mhm. Ja. Also da wäre ja schon mal der allererste Schritt, vielleicht dieses ganz einfach zu unterlassen, das gar nicht zu machen, damit sie nicht in Versuchung gerät und es nicht eskaliert, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das stimmt. Wie soll ich sagen? Ich finde es ja eigentlich auch sehr schön. Ja, es würde was fehlen, wenn. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt findest du es gut. Nur bis zu einem bestimmten Punkt, solange es mir nicht so weh tut, ja, dass ich so lange sichtbare Schäden sogar. Aber das ist ja genau der Punkt, dass es eben eine Situation, eine Grenze bei ihr gibt, die sie überschreitet. Ja, aber sie weiß ja im Endeffekt, dass es sie überschreitet, weil ich sie ja darauf hinweise, lautstark. Ja. Gut, aber es ist halt so, dass sie da quasi ein Blackout hat, ein Filmriss und sich nicht mehr beherrschen kann. Ne? Das ist ja so. Ja, schon. So. Sie hat wirklich einen Filmriss in diesem Moment. So, wir haben 2 Möglichkeiten. Dieses gänzlich zu unterlassen, so wie ich es gerade gesagt habe, um euch oder sich gar nicht in Versuchung zu führen. Oder dass sie, da scheint ja irgendwas, irgendeine Sicherung durchzudrehen bei ihr. Ja, schon. Dass sie sich, wenn das wirklich so beschwerend für sie ist und beängstigend vielleicht auch für sie ist, dass sie sich da mit einem Fachmenschen mal zusammensetzt. Das sollten wir wohl mal in Erwägung ziehen, ja. Habt ihr auch schon drüber gesprochen? Sie wehrt sich halt immens dagegen, weil sie halt denkt, dass sie nicht so ein Problem hat, dass sie ihrer Meinung nach zu einem Seelenklempner gehen sollte, obwohl das man ja nicht unbedingt als Seelenklempner bezeichnet. Nee, muss man nicht. Und ich könnte auch verstehen, wenn sie sagt, ich möchte das nicht machen, aber dann muss sie halt auf diese Art der Sexualität verzichten, wenn diese Art der Sexualität immer der Auslöser für so etwas ist. Ne? Also da muss man halt diesen Weg gehen. Beängstigt sie sich, wie sie das selbst über sich denn auch, sagt sie das? Ja, und sie versteht sich ja auch selbst meistens. Mhm. Sie hat ja auch eine Freundin, die ja auch diese Dinge meistens auch besorgt, die sie gerne hätte, oder die ihr davon erzählt. Mhm. Und sie ist da halt irgendwie auch ganz anderer Meinung. Das ist, die beeinflusst die halt auch dann schon etwas. Die ist ganz anderer Meinung, die Freundin? Ja, ganz genau. Welche Meinung hat die? Dass es doch okay ist und dass es doch eigentlich sehr schön ist und dass es für sie halt nicht krankhaft ist. Das wäre ja ganz normal. Ja, aber es ist in dem Moment eben nicht mehr schön, wenn der andere keinen Spaß dran hat. Ne? Und wenn sie, ja, das kann man so bezeichnen. Ne? Ja, da hört aller SM-Spaß auf. Wenn der Partner, Gegenseitiges, ja. Ja, wenn der Partner sagt, Schluss, und die macht weiter, die Freundin geht's nicht. Das ist nicht das Ding. So, die beiden Möglichkeiten ist meine Idee. Wie bitte? Die beiden Möglichkeiten, die ich gerade gesagt habe, das ist meine Idee. Wäre eine Idee. Gut, dann werde ich dir wohl den nächsten Mal verbieten müssen. Dann mach das mal. Schönen Gruß an deine Freundin, Christian. Okay, tschüss. Domian. 1.31 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Wieder auf die Sekunde 1.31 Uhr und 31 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Freie Themennacht heute. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. 0805 678 111. Und Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themennacht und das Thema morgen heißt plötzlich hässlich. Ich möchte mit Menschen reden, die das Gefühl haben, dass sie plötzlich oder sehr schnell quasi über Nacht oder durch irgendein Ereignis hässlich geworden sind. Das ist das Thema morgen. Dirk, 21 Jahre alt. Grüße dich. Hallo Jürgen. Hallo Dirk. Ich auch. Was ist dein Thema, Dirk? Mein Thema ist der Selbstmord, und zwar der Selbstmord meiner damaligen Freundin. Mhm. Ich habe mich Anfang des Jahres von meiner Freundin getrennt, mit der ich über 3 Jahre zusammen war. Mhm. Und ich komme aus Düsseldorf ursprünglich, wohne jetzt in Freiburg. Und habe zu meiner Freundin aber noch ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis weiterhin aufgebaut, weil wir halt sehr intensiv zusammen waren und ich mich nicht getrennt habe, weil ich hier sauer war, sondern weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Ja, was war der Hauptgrund, weswegen ihr euch getrennt habt? Ich war unzufrieden mit der Beziehung. Es lief einfach nicht mehr so, wie ich es haben wollte. Wegen was warst du unzufrieden? Es kamen viele Kleinigkeiten, wir haben uns oft gestritten und im Endeffekt war sie mir, sie war mir zu lieb eigentlich. Zu lieb? Ich hatte nicht mehr das Gefühl, was für diese Beziehung tun zu müssen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich hätte machen können, was ich wollte. Es war alles gut. Sie hat sich sehr in meine Familie, in meinen Freundeskreis und an mich geklammert. Und das war irgendwann beängstigt. Es war dir auch, kann man das sagen, in irgendeiner Weise langweilig in der Beziehung? Richtig, ja. Ich habe auch wieder darüber geredet und sie hat auch versucht, da was dran zu tun, aber es hat halt nicht mehr funktioniert. So Anfang dieses Jahres, richtig, 2001, habt ihr Schluss gemacht? Dummerweise sogar am 1.1. Am 1.1. nach 3 Jahren. Seid dann aber verbunden geblieben, hast du gerade gesagt. Richtig, ja. Wir haben in der Zeit, in der ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, natürlich noch getroffen, auch zusammen Sachen unternommen und bin aber auch relativ schnell mit einem neuen Mädchen zusammengekommen, das sie natürlich auch getroffen hat. Und dieses Mädchen war halt auch auf dieser Silvesterfete da, mit der ich geflirtet habe, eigentlich wirklich nur geflirtet. Und aufgrund dessen gab es halt einen Streit, in dem ich dann gesagt habe, wo diesen Streit halt anders genommen habe, so, ich habe sowieso schon lange darüber nachgedacht, ich möchte mich von dir trennen. Und habe mich in dieses Mädchen leider sehr, sehr doll verknallt und bin dann im Sommer nach Freiburg gezogen, weil dieses Mädchen aus Freiburg kommt, und bin dann aber hier wieder verlassen worden. Und habe auch trotzdem weiterhin halt noch Kontakt zu meiner Ex-Freundin gehalten, dann aber nur noch über das Telefon hauptsächlich. Jetzt hast du gerade, als unser Gespräch begann, gesagt, ich möchte über den Selbstmord meiner Ex-Freundin sprechen. Also, nicht über die Freiburgerin, sondern mit dem Mädchen, mit dem ich so lange zusammen Mit der du so lange zusammen warst. Richtig. Die Beziehung, die dir zu langweilig geworden war. Richtig. Wann hat diese Freundin sich umgebracht? Anfang November. Anfang November. Richtig. Ich habe also erst ein paar Tage später davon erfahren. Ja. Wie alle anderen auch. Wie hat sie sich das Leben genommen? Das, was ich wohl gehört habe, aber ich erfahre das immer nur über Dritte, weil ich zu den Eltern keinen richtigen Kontakt habe, soll sich erstickt haben. Erstickt? Richtig, ja. Wie genau? Also ich habe was von einer Plastiktüte und von Schals gehört. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das ist, was ich gehört habe. Wann hattest du denn den letzten Kontakt mit ihr, wenn sie das Anfang November gemacht hat? Wenige Tage vorher. vorher übers Telefon. Das heißt also auch den Sommer über, auch während du die andere Freundin hattest und auch nachdem du dann wieder verlassen worden bist, hattest du weiter so kontinuierlich Kontakt mit deiner Ex. Richtig. So auf so einer freundschaftlichen Ebene, wobei es für sie wahrscheinlich mehr war als für dich, ne? Das ist richtig. Sie hat mir auch Anfang Oktober nochmal gesagt, wie sehr sie mich liebt. Und sie hätte die Hoffnung gehabt, sicher zu dir zurückzugehen. Ja, weil die andere Freundin jetzt weg war. Ich hätte mich ja verändert, sie hätte sich verändert und wir könnten es nochmal versuchen. Und sie hatte keinen Freund währenddessen? Doch, einige Freunde, ganz doch. Kurz immer nur so. Also, hat sie denn in diesen Telefonaten oder auch in dem letzten Telefonat, das ihr geführt habt, ist dir da irgendwas aufgefallen, dass sie sehr traurig ist, vielleicht depressiv oder sehr verzweifelt? Nicht mehr als sonst. Also im Nachhinein sind natürlich dann schon, als ich das erfahren habe, ich weiß nicht, ob ich das dann reininterpretiert habe, ob das wirklich passiert ist, habe ich mir dann schon gesagt, gut, bei dem einen oder anderen hätte es vielleicht ein Zeichen sein können, aber es ist nichts gewesen, was mir bei diesem Telefonat aufgefallen ist. Hat sie irgendetwas hinterlassen, dir etwas hinterlassen, einen Brief? Hat sie. Und wie gesagt, ich habe zu den Eltern ein schlechtes Verhältnis, also auch schon während unserer Beziehung gehabt und habe auch von den Eltern nichts von diesem Brief erfahren. Sie hat wohl mehrere Briefe geschrieben und es waren mehrere Blätter. Und davor hat sie was geschrieben, dann kam irgendwann der Brief, der an mich gerichtet war und dahinterher wieder was. Und die Eltern haben in einer Gemeinde gearbeitet, ich kenne den Pfarrer auch und habe mit ihm telefoniert. Und er sagte mir dann, ich soll auf die Eltern zugehen, es wäre schriftlich was für mich da. Was mich natürlich geärgert hat, Getan, aber hast du diesen Brief dann bekommen? Den habe ich dann, ich bin dann hingefahren und wenn du den Brief haben willst, kannst du den haben. Habe ich gesagt, natürlich möchte ich diesen Brief haben. Was stand drin in dem Brief? Nichts Böses. Sie hat mir also keine Schuld an ihrem Tod gegeben. Hat sie es erklärt? Ist es dir verständlicher jetzt, was sie getan hat? Ja und nein. Also verständlich ist es, kann es glaube ich für mich nie werden. Mhm. Ich denke, man kann Probleme anders lösen und man muss nicht diesen endgültigen Schritt tun. Absolut, ja, absolut. Aber sie hat halt viel tief in diesen Brief reingeschrieben. Sie hat einen sehr schönen Brief geschrieben und auch geschrieben, dass sie mich wie die Luft zum Atmen bräuchte und so ohne mich nicht leben kann und auch nicht möchte. Also im Klartext heißt es, dass sie aus der Verzweiflung heraus, dass sie diese Liebe verloren hat, dass eure Liebe zu Bruch gegangen ist, dass sie sich das Leben genommen hat. Und über die ganze Zeit halt nie aufgehört hat, mich zu lieben. Und, aber ist das denn nicht, entschuldige Dirk, wenn ich unterbreche, ist das nicht ein Schock, wenn man das denn liest und hat man dann doch nicht im ersten Moment irre Schuldgefühle? Also als ich diesen Brief gelesen habe, ist mir wirklich sehr schlecht geworden. Also weil ich es gelesen habe, ich versuche meine Tränen zu unterdrücken und es war natürlich ein großer Schock, aber ich habe auch mit anderen Leuten natürlich schon drüber geredet und ich gebe mir auch keine Schuld an ihrem Tod. Ich sage, weil man kommt zusammen, man trennt sich. Und ich habe wirklich oft mit ihr telefoniert und habe mir auch in ihrer Wut und Verzweiflung, habe ich mir auch oft Anschuldigungen anhören müssen. Also, der Brief war ohne Anschuldigung, der Brief war freundlich und positiv. Der war sehr freundlich. Sie hat auch den Tod oder das, was sie macht, nicht als Racheakt verstanden oder als was Böses, sondern als Erlösung. Sie hat nach dem Sinn des Lebens auch in diesem Brief gefragt und meinte, ja, hier sind wir es gewesen, die Liebe zu erfahren. Das hätte sie in diesen 3 Jahren mit mir gemacht. Hat sie am Ende des Briefes einen Wunsch für dich formuliert? Ich soll so bleiben, wie ich bin. Und das ist das Blöde. Wir haben, wie gesagt, telefoniert und bei diesen Telefonaten haben wir halt oft Oberflächlichkeiten besprochen. Und dann hat sie auch oft sie sauer geworden. Hat auch mal etwas aufgelegt, auch bei diesem letzten Telefonat. Warum hast du überhaupt noch diesen Kontakt so aufrechterhalten, wenn für dich die Sache eigentlich vorbei war? Und du das Gefühl sogar hattest, dass sie noch mehr will, das ist doch auch bedrückend, wenn man dann den Kontakt mit jemandem hat, von dem man permanent denkt, der will näher wieder an mich ran. Ich denke, es hatte 2 Gründe, hatte das wahrscheinlich. Und zwar habe ich sie noch sehr, sehr, sehr gemocht. Ich habe sie auch noch geliebt, zwar nicht mal als meine Partnerin, aber als Menschen. Weil wir in diesen 3 Jahren sehr, sehr intensiv zusammen waren. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und auch nach der Trennung noch. Ich wollte halt mit ihr nicht mehr zusammen sein, aber ich wollte sie nicht verlieren. Auf der anderen Seite wusste ich halt, dass sie kein sehr starker Charakter ist. Und dass ich, das hat mich auch, sagen wir mal, noch lange mit ihr zusammengehalten, obwohl ich eigentlich schon vorher den Wunsch hatte, diese Beziehung zu beenden. Sie hat sehr intensiv in meiner Familie gelebt und war nicht sehr, sehr glücklich in ihrer Familie. Denkst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen Egoismus von dir war? Dass du das weiter aufrechterhalten hast, um noch die Vorteile vielleicht herauszuziehen? Wäre es vielleicht klüger gewesen, ganz einen Schlussstrich zu ziehen? Ich denke nicht, nein, weil ich mir auch oft Anschuldigung von dir auch anhören lassen. Mit deiner neuen Freundin gehst du viel besser um und du hast mich behandelt wie Dreck. Das hat sie manchmal gesagt. Dann haben wir sehr lieb telefoniert. Sie hat mir also viele, viele, viele Sachen vorgeworfen, was ich falsch gemacht hätte. Und weil ich auch wusste, dass ihr sehr schlecht ging, habe ich oft auch einfach nur dann zugehört und gewartet, bis sie aufgelegt hat. Mhm. Also es waren oft sehr oberflächliche Telefonate von meiner Seite aus. Ich wollte einfach nur signalisieren, ich bin für dich da. Mhm. Und wir haben auch schon Freunde gesagt, dass, also, die mich länger kennen, du hast ja noch nie von einem Menschen so viel gefallen lassen wie von der Betty. Mhm. Wusste aber, dass ich in unserer Beziehung auch nicht immer gut zu ihr war. Ich weiß nicht, ob ich das euch gut machen wollte oder ob ich hab's einfach gern gehabt. Mhm. Mir hat es nicht gefallen, dass sie mir noch so hinterhergegangen hat. Ich habe das nicht genossen. Mhm. Warst du auf ihrer Beerdigung? Nein, das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Sondern im Familienkreise. Und dann gibt es jetzt im Nachhinein auch so viele Sachen, die mich so wie ein Mensch stören. Die Eltern möchten nicht, dass jemand weiß, wo das Grab ist. Und wir haben dass du es nicht, dass du es nicht weißt. Das ist keiner weiß. Mhm. Hast du den Eindruck, hat man dir das irgendwie zugetragen, dass die Eltern dir die Schuld geben? Das, was ich über Dritte erfahren habe, die Eltern wohl nicht. Allerdings ein Onkel in ihrem Bekanntenkreis, was mir auch gerade Kummer bereitet, weil der mir klipp und kleine Morddrohung ausgesprochen hat auf der Trauerfeier, die eine Woche vor der Beerdigung stattgefunden hat. Ach, in der Gemeinde. Die gab es und da warst du auch da? Da war ich auch da. Saß dann nicht bei der Familie, aber ich bin halt von einigen anderen Familienmitgliedern, die nicht so einen engen Kontakt haben, die mich aber auch mochten, komm noch mit rein. Ja. Und dann gegen Ende, als alle weg waren, kam halt dieser eine Onkel auf mich zu und der junge Onkel, 30 Jahre erst, hat mir dann klipp und klar die Schuld an den Tod gegeben und hat mir auch eine Morddrohung ausgesprochen. Hoffen wir, dass das so im Affekt der Emotionalität dieser Trauerfeier ausgesprochen wurde. Das hoffe ich. Das Problem ist, dass er vorher schon, das wusste ich über die Bettina, weil sie das unglücklich war, über die Trennung, ihr schon gesagt hat, den mache ich fertig, wie kann er dich verlassen. Und also hast du denn seitdem nochmal was gehört von dem? Nein, aber es läuft jetzt, also ich habe eine Strafanzeige gestellt auf Rat mehrerer und Rechtsanwalt ist eingeschaltet. Ich muss auch Anhörungsbogen von der Polizei ausfüllen. Das macht mir das Trauern eigentlich sehr schwer im Moment. Mhm. Also ich finde das auch gut, wie du damit umgehst. Also manch einer hätte das vielleicht viel schlimmer umgehauen und das Ganze wäre zu einer großen Gewissensbelastung geworden. Ich finde auch, dass du keine Schuld trägst. Definitiv, in solchen Fällen, finde ich, trägt der verlassen hat, nicht die Schuld. Wenn du sie nicht mehr geliebt hast, hast du sie nicht mehr geliebt. Und da kann man nichts dran machen. Das wäre kein Willensakt von dir. Ein Schaden, den du ihr zugefügt hast und so weiter. Das ist halt der Lauf der Dinge, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Das hat mich schon umgehauen. Aber jetzt nicht, dass ich sage, ich fühle mich schuldig, sondern es gibt so viele Sachen, die ich hätte ja sagen wollen. Ich traue wirklich und ich habe ja in Freiburg so einen schweren Stand im Moment. Bin halt nur nach Freiburg gezogen wegen des Mädchens. Irgendwas jetzt studiert, ich studiere Volkswirtschaftslehre und ich bin damit überhaupt nicht glücklich. Ja. Und im Moment, ich zwinge mich morgens zur Uni zu gehen, nehme aber wirklich nichts auf, gehe nach Hause, lege mich ins Bett und gucke fern und ich kriege im Moment mein Leben nicht mehr. Deshalb sage ich das von dieser Stelle auch nochmal, dass ich da, ich sehe da überhaupt gar keine Schuld in dem Fall. Aber warum kriegst du dein Leben nicht in den Griff, wenn du sagst, du hast das Gefühl, ich habe keine Schuld daran? Ich denke, das ist einfach die Trauer und die ganzen anderen Sachen, die auf mich einwirken. Natürlich, ja. Ich fühle mich einfach im Moment am Boden, wirklich am Boden. Im Moment läuft nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und das wird auch sicher noch eine ganze Weile dauern, dass du mit dieser Trauer zurande kommst. Und ich möchte dir nur wünschen, dass diese wirklich unangenehme Sache mit dem Onkel sich im Sande verläuft. Hoffe ich auch. Ja, von Herzen wünsche ich dir das. Aber du hast keine Schuld, ganz definitiv finde ich das. Danke sehr. Alles Gute. Dank. Ja, dir auch weiterhin. Dankeschön. Tschüss, Jürgen. Auf Wiederhören. Bianca, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Bianca. Ja, guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema, Dreierbeziehung, angeknüpft an die Dame, die eben am Telefon gesehen hat. Ja, ich habe halt eben persönlich Erfahrung gemacht, habe einen Freund, mit dem ich jetzt 10 Jahre zusammen bin. 10 Jahre schon? 10 Jahre. Mit 14 habt ihr angefangen? Ja, richtig. Dein erster Freund? Ganz genau. Der erste Sexpartner? Das auch, ja. Das auch, ja. Und ja, wir haben halt eben vor einem Jahr beschlossen, dass wir mal den Versuch wagen wollten, eine Dreierbeziehung oder halt eben eine weitere Beziehung zu einem Paar zu führen. Aber auch nur auf sexueller Ebene? Erstmal schon, ja. Ja. Dabei haben wir uns natürlich sehr schwer getan, weil es unheimlich schwierig war, da jemanden passend zu finden. Aber bei euch war das auch so, dass ihr beide der Auffassung wart, das können wir machen. Also es gab keinen Streit zwischen euch beiden, dass der eine sagt, nee, das will ich nicht. Oder? Nö, wir waren eigentlich beide der Meinung, dass das funktioniert. Vorab noch die Frage, in diesen 10 Jahren, ist dein Freund ungefähr so alt wie du? Ne, er ist 5 Jahre alt. 5 Jahre alt, na gut. Seid ihr euch in diesen 10 Jahren treu geblieben? Ja. Absolut. Mhm, absolut. Und dadurch ist auch die Lust, vielleicht irgendwie sexuell mal ein bisschen was anderes zu erleben. Genau, richtig. So, wie ging es weiter? Ja, dann hatten wir über das Internet halt jemanden kennengelernt, beim Chatten. Also der war auch recht nett so, klang auch alles sehr gut. Und dann haben wir halt eben über E-Mail-Kontakt, telefonischen Kontakt das langsam aufgebaut, haben uns dann getroffen, kennengelernt und haben halt eben nach und nach immer mehr Interessen halt eben zusammen entdeckt, die halt eben bei jedem praktisch vorherrschen und haben somit eine Freundschaft aufgebaut. Das war ein einzelner Mann. Richtig. Und dann kam halt eben die sexuelle Ebene ins Spiel und irgendwann kam auch Liebe dazu. Ach. Und jetzt ist es im Grunde genommen so, dass ich in zwei Männer verliebt bin und jetzt sexuell ist mittlerweile ganz weggefallen, weil damit ein Problem halt eben war, durch die Liebe halt das zu vereinbaren. Das aber es ist nur so, dass du diesen Mann auch liebst, dein Freund liebt diesen Mann nicht. Nein, das ist nicht. Das ist also keine Mann-Mann-Beziehung, sondern nur zwischen Frau und Mann. Bringt das jetzt nicht ganz große Probleme mit in eure Beziehung hinein? Das ist natürlich das Problem, dass wir damit alle drei irgendwo unsere Schwierigkeiten haben und jeder irgendwo von Zeit zu Zeit halt eben dann einen kleinen Hänger hat auch. Ne? Wie sieht denn jetzt euer Dreieralltag so aus? Ja, es sieht also so aus, dass wir halt eben die Wochenenden immer gemeinsam miteinander verbringen. Entweder immer? Ja, fast immer eigentlich. Aber ist das nicht ganz schlimm für deinen Freund? Bis jetzt hat er sich dazu negativ nie geäußert. Schwieriger ist da, dass die sexuelle Seite ein wenig angefahren ist. Schließt du denn jetzt mit dem Dritten auch alleine oder gar nicht? Bitte nochmal. Also ich habe gerade so verstanden, dass die sexuelle Dreiergeschichte ist eingeschlafen im Moment. Ist eingeschlafen. Aber hast du denn einzeln mit ihm Sex? Das ja. Also du hast mit jedem Mann einzeln hast du Sex. Richtig, ganz genau. Und wie ist das wiederum dann so durchführbar? Ihr trefft euch am Wochenende, seid zu dritt. Am Wochenende sind wir zu dritt und in der Woche treffen wir uns einzeln. Achso, und wenn ihr am Wochenende zu dritt seid, wie läuft das dann sexuell? Gar nicht. Dann gehst du auch nicht mit dem einen ins Bett, während der andere Fernsehen guckt. Nein. Das nicht, das ist tabu. Du schläfst mit den Männern in der Woche, wenn du mit denen alleine bist. Ja, mehr oder weniger. Puh, das ist aber eine harte Geschichte. Ja, das ist auch sehr schwierig. Mich wundert aber dann wirklich, dass dein Freund dann an den Wochenenden das so hinkriegt, dass da keine Spannung in der Luft ist. Spannungen sind natürlich schon da. Wie gesagt, mal mehr, mal weniger, halt eben vom einen ausgehen oder vom anderen. Der andere erwartet natürlich irgendwo... Ja, von dem kann auch die Spannung ausgehen, klar. Eine Freundschaft, also nicht nur eine Freundschaft, sondern halt eben hätte gerne eine Beziehung mit mir, im Prinzip, alleine. Ja. Der hat halt eben den Wunsch verspürt und halt eben mein Lebensgefährte jetzt im Grunde genommen, der hätte natürlich gerne mich alleine. Dich alleine. Also wenn der zu entscheiden hätte, würde er den neuen abschließen im Prinzip. Ich denke, ja. Ja, also da ist auch nichts mit großer Freundschaft zwischen den Männern da. Doch, das kann ich eigentlich sowieso nicht einschätzen. Das ist so ein bisschen das Problem bei uns. Also das kann ich absolut nicht einschätzen. Also das ist natürlich jetzt sehr heikel, gerade bei der anderen Anruferin, da sollte es ja wirklich speziell nur um Sexualität gehen. Richtig, das sollte es anfangs bei uns ja auch, aber das ist... Ja, wobei ihr das ja schon, ihr habt das ja schon sehr vorsichtig eingeleitet, ne, mit erstmal Treffen und da hat sich eine Freundschaft aufgebaut und dann kam der Sex erst, ne. Ich glaube gerade bei der Anruferin war das so gemeint, das soll dann auch gleich relativ beim ersten Mal zur Sache gehen. So, jetzt habt ihr alle drei aber richtig ein dickes Problem, ne. Ja. Du zögerst, findest du das nicht problematisch? Doch, natürlich, ich finde das problematisch und wir haben auch schon des Öfteren darüber geredet, also wir reden sehr oft eigentlich zu dritt darüber, auch einzeln halt untereinander und... Wie sind denn so die Ansichten der Einzelnen? Fangen wir mit dir an, mit dir rede ich jetzt gerade. Wie glaubst du, sollte es weitergehen? Aus meiner Warte betrachtet ist das natürlich für die Zukunft in... in gewisser Zeit, was weiß ich, 3-4 Jahre, ist das natürlich kein Dauerzustand. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht ohne den anderen leben. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann einfach nicht darauf verzichten. Du kannst nicht ohne deinen Lebensgefährten leben, genau. Aber du kannst auch nicht ohne den neuen Mann leben. Richtig. Vielleicht wirst du ohne einen von beiden mal leben müssen. Das habe ich gesagt, als das Thema aufkam. Wenn mich einer vor die Wahl stellen würde, dann würde ich mich für niemanden entscheiden. Ob ich das dann letztlich kann, ist eine andere Frage. Ne? Und was sagen die Jungs? Wie es weitergehen soll? Die männliche Seite ist gespalten, denke ich. Dauerzustand kann das für keinen sein, aber auf der anderen Seite will auch einer den anderen nicht verletzen, ne? Naja gut, aber ohne Schmerzen, ohne Verletzung, ohne Konzession, Kompromiss oder Einschnitte wird das nicht zu lösen sein, das Problem. Mhm. Ideal wäre es natürlich, wenn die beiden Männer auch sich annähern könnten, wenn die Grundkonstellationen so wären, dann wäre es natürlich ein Traum, ne? Dann wärt ihr zu dritt zusammen, aber das geht ja nicht. Ja, Das funktioniert nicht. Das heißt, auf Dauer ist das zermürbend und wird für alle Partner eine Nervenpartie, ne? Auf Dauer. Vielleicht, also die Hauptentscheidungsschiene, Bianca, liegt bei dir, ne? Weil beide Männer würden ja gerne mit dir zusammen sein, ne? Ja, das stimmt. Beide sagen, ich möchte gerne mit Bianca leben. Und Bianca muss eigentlich sagen, was sie will. Das ist das Problem. Ja, gut, das ist natürlich so ein intimes Problem, das niemand für dich lösen kann. Niemand auf dieser Welt, ne? Das ist dein tiefstes Gefühl, wo du irgendwann sagst, da tendiere ich hin und ich mache jetzt halt auch diesen Einschnitt in mein Leben und verletze und es tut weh, aber es geht halt nicht anders. Mhm. Weil die Gefahr wirklich besteht, wenn ihr das noch sehr lange weiterführt, dass ihr vielleicht völlig euch zerrüttet. Mhm. Oder aber du machst diesen Schritt, dass du gerade sagst, dann keinen von beiden. Mhm. Wäre das auch denkbar, wirklich? Mhm. Im Moment für mich nicht, nein. Mhm. Allerdings der andere Weg auch nicht. Also im Moment ist es einfach so. Die Sackgasse, ne? Ja. Mhm. Man rennt irgendwo, man macht immer so, man meint immer, man macht Fortschritte, aber merkt dann doch, dass man irgendwann wieder gegen die Wand rennt. Ne? Also vielleicht muss es auch noch ein bisschen dauern, bis es zum Eskalieren kommt. Eskalieren heißt, dass du wirklich kapierst oder ihr alle kapiert, es muss eine Entscheidung gefällt werden. Es müssen auch Opfer gebracht werden. Niemand auf dieser Welt kann dir raten, zu welchem Mann du gehen sollst. Niemand. Nur ich glaube, dass man eine Klärung hinkriegen muss in absehbarer Zeit. Mhm. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Bianca. Tschüss. Jetzt habe ich den Michael hier. Michael ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich habe mit 18 Jahren eine Frau mit 6 Kindern geheiratet. Du hast mit 18, du bist jetzt 20, also vor 2 Jahren. Ja. Eine Frau mit 6 Kindern geheiratet. Mhm. Darf ich mal ganz despektierlich sofort fragen, warum? Ja, ich habe sie damals kennengelernt, vor 5 Jahren. Da war sie mit ihrem Ex-Mann noch zusammen. Ja, da warst du erst zarte 15, als du die kennengelernt hast? Ja, knapp 16, ja. Ja, und wie alt war sie da? 5 Jahre, ja, sie ist 27 jetzt. Sie ist 27 und hat 6 Kinder schon. Mhm. Ja, erzähl mal weiter. Ja, die hat bei uns dann auf der Straße gewohnt und irgendwie der Mann ging immer arbeiten und hat sie laufend betrogen. Mhm. Und nachher irgendwie bin ich dann mit der zusammengekommen. Mhm. Da hatte sie aber erst noch 3 Kinder. Mhm. Oder? Ja, und die anderen sind ja noch kleiner jetzt. Und ich habe selbst auch noch eins mit ihr. Ist jetzt 5 Monate alt, also 7 jetzt. Ach, 7 Kinder. 7 Kinder. Also 6 Kinder von dem anderen Mann und ein Kind. Mhm. Ich bin völlig baff. Du bist ein ganz junger Kerl von 20 Jahren und hast 7 Kinder in der Familie. Ja. Wie kommt man sich denn da vor? Vor allen Dingen auch damals, als du eingeheiratet bist oder in die Beziehung gegangen bist. Und es waren plötzlich 6 Kinder da. Ja, ich selber bin auch in einer Großfamilie groß geworden. Ich habe selber noch 3 Brüder und 11 Stiefgeschwister. Also das war dir schon mal vertraut? Ja, war mir schon vertraut. Alles und der Ex-Mann, der hat sich auch betrogen und fuhr mal weg und ist fremdgegangen. Mhm. Und nachher haben wir uns länger kennengelernt und so. Und dann ist der Ex-Mann auch gar nicht mehr gekommen, hat sich um die Kinder gar nicht mehr gekümmert. Aber du hast sie doch nicht aus Mitleid genommen, die Frau? Nein, aus Mitleid überhaupt nicht. Ich habe sie aus Liebe, ne? Und das hat dich überhaupt nicht abgeschreckt, dass da so viele Kinder waren? Mhm, überhaupt nicht. Wie alt ist das älteste Kind jetzt? Das älteste ist 10. 10 Jahre. Selbst das Jugendamt hat sich gewundert, dass ich so jung bin, ne? Mhm. So, du kommst mal mit 18 Jahren in eine Familie mit 6 Kindern. Das ist ja schon wirklich der absolute Wahnsinn. Bist du denn da gleich zu Rande gekommen mit allem? Haben die dich akzeptiert, die Kinder? Die waren ja auch schon dann im Alter, wo man Ja, von erstmal, die waren ja auch noch klein. Der war 3 Jahre, zwischen 3 und 4 Jahren. Ja gut, aber da ist es ja auch schon. Wie hast du dich in der Familie zurechtgefunden, direkt am Anfang? Direkt am Anfang, ich kannte die vorher schon ein bisschen. Also war gar nicht schwer irgendwie. Also kennen ist ja nur noch was anderes, wenn man jemanden so kennt. Aber wenn man dann mit in der Familie sitzt, ist das natürlich ein ganz anderes Ding, ne? Ja, ja. Nur sind 2 Jahre vergangen. Hast du es bereut? Nee, ja, ab und zu vielleicht ja mal. Warum? Inwiefern? Ja, ab und zu hat man ein bisschen Stress mit dem Jugendamt gehabt, ne? Ja. Weil der Älteste ist 10 Jahre alt, der ist in einer psychiatrischen Behandlung. Mhm. Warum? Der ist jetzt nicht mehr zu Hause, weil meine Frau hätte nicht 6 Kinder gehabt, sondern hat damals auch noch 2 verloren. Mhm. Also wenn dann... Aber sag mal, lass mich mal fragen, was ist denn mit deiner Frau los? Wieso hat die denn in den jungen Jahren so viel Kinder? Es gibt doch nur wirklich Verhütungsmittel, man muss doch nicht... Ja, da hatte ich auch gefragt. Durch Pille und sowas, ne? Man wollte sie nicht abtreiben. Da hatte ich auch schon mal gefragt gehabt, warum sie so viele Kinder hat. Ja, warum hat sie? Ja, Es gibt die Pille, es gibt ja nun so viele Möglichkeiten zu verhüten. Man muss ja nicht gleich an Abtreibung denken. Nee. Warum aber irgendwie soll durch die Pille schiefgelaufen sein. Naja, das kann mal passieren, aber doch nicht kann so mal oft. Passieren, ja. Und die ganzen Kinder sind nicht vom einen Mann, sondern von 3 verschiedenen. Ach so, das auch noch. Ich hatte so verstanden, dass er von deinem Vorgänger quasi. Nee, das habe ich jetzt erst gesagt. Aber du hast doch dann auch in deinen jungen Jahren mit 20 Jahren sehr viel Verantwortung zu tragen. Und viele Jungs in deinem Alter machen dieses und jenes, die gehen auf die Rolle in die Disco und weiß ich was alles. Kannst ja, du wollte ja sagen, ja, da habe ich mich nie für richtig interessiert. Ich habe mir wohl mal mein Bierchen getrunken mit meinen Kumpels, ne? Ja, aber da bleibt dir ja kaum Zeit für übrig. Du bist ja ständig in der Familie zugange wahrscheinlich. Ja, ab und zu war ich auch mal arbeiten, ne? Also sie kommt damit alleine auch zurecht. Ja, klar, du musst arbeiten und du gehst in die Familie. Das heißt also, worauf ich hinaus wollte, dass du viel Freizeit und so, was andere in deinem Alter machen, kannst du ja gar nicht tun. Nee, das nicht, das ist schon richtig. Und dennoch ist es okay? Aber möchte ich auch gar nicht haben, so viel Freizeit. Freizeit habe ich hier auch. Ja? Ich kümmere mich, ich habe die ja alle großgezogen, ne? Ja. Für mich war das schon irgendwie, ich wollte das machen, ich wollte unbedingt die Frau haben. Ja. Und dieser Vater der Kinder, der hat sich ja, also die hat 4 Kinder von einem Mann und... Sag mal, Michael, jetzt hast du gerade gesagt, dass jetzt aber dann noch ein Kind gekommen ist. Also ja, das ist mein Kind. Ein 7. Kind. 5 Monate. Genau, das ist dein Kind. Mhm. Wieso denn jetzt noch ein 7? Reichten denn nur nicht 6? Ja, die Jugendamt hatte irgendwie gemeint, weil ich die ganzen Kinder irgendwie mit großgezogen habe und so, dann haben wir uns nachher überlegt, ob wir nicht ein eigenes hätten. Warum? Haben wollen. Wie, das Jugendamt schlägt euch vor, nach dem Motto, jetzt habt ihr das schon großgezogen und auch noch ein eigenes? Nee, so nicht, aber die haben uns mal gefragt, und wie sieht das so aus, ne? Ja. Und da irgendwie war sie aber schon schwanger gewesen. Also sie ist nicht schwanger geworden auf Anraten des Jugendamtes? Nein. Aber trotzdem noch meine Frage, warum habt ihr nun nicht ihr beide verhütet? Ihr habt doch nur schon genug am Hals. Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Apropos am Hals, wie sieht denn das so finanziell aus? Ja, finanziell im Moment bin ich arbeitslos. Das auch noch? Ja. Das auch noch. Wie sehen die Wohnverhältnisse denn aus? Habt ihr denn Vince eine ordentliche große Wohnung mit zu viel? Nee, auch nicht, deswegen. Wie groß wir nehmen auch eine 3,5-Zimmer-Wohnung, 73,5 Quadratmeter. In der 8 Personen. Eieieiei. Und ich habe schon alles in den Wege geleitet, irgendwie eine große Wohnung zu bekommen. Ne? Aber jetzt ganz im Ernst, Michael, fällt dir die Decke dann nicht manchmal auf den Kopf und dass du doch innerlich so ein bisschen Aggressionen hast und denkst, scheiße, Mensch, was habe ich mich hier eingelassen? Ja, doch, ab und zu habe ich schon mal Aggressionen. Nach einer Zeit wurde dann immer schlimmer, musste ich irgendwie zum Arzt gehen, dann musste ich Tabletten nehmen gegen depressive Störungen oder so. Also schon, hat's Auswirkungen. Auswirkungen gehabt. Hast du was gelernt? Hast du einen Beruf gelernt? Ich, nein, ich habe nichts gelernt. Ich habe 2 Jahre Hauswirtschaft und Ernährung gemacht. Ja, und jetzt bist du arbeitslos? Im Moment bin ich arbeitslos, ja. Bist hoffentlich auf heftiger Suche nach Arbeit? Ich bin auf heftiger Suche, ja. Das kann ich nur wünschen oder euch wirklich den dringenden Rat geben, ohne jetzt eure Verhältnisse im Einzelnen zu kennen. Jetzt ist es kommt das 7. Kind. Aber bitte nicht noch ein 8. oder 9, Michael. Nee, da haben wir schon, da haben wir schon mit die Ärzte gesprochen. Ja, also das muss ja nun wirklich nicht sein. Das ist ja noch eine neue Belastung jetzt, ne, wenn der kleine neue Wurm da ist. Ja. Ne? Ja gut, so ist es nun mal. Und ich kann euch nur von Herzen wünschen, dass ihr euch zusammenrauft und zusammenrappelt immer wieder. Ja, und danke. Die Familie gut durchkriegt. Ja, ich wollte noch sagen, deine Sendung ist prima. Danke, Michael. Ja, gut. Alles Gute, schöne Grüße an deine Frau, an deine Freundin. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema plötzlich hässlich. Ich möchte mit Menschen reden, die das Gefühl haben, plötzlich hässlich geworden zu sein. Durch einen Unfall, eine schwere Krankheit, durch eine Operation oder durch was auch immer. Ihr könnt anrufen ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer oder auch faxen. Und wir sind im Radio und im Fernsehen um 1 Uhr. Gute Nacht, bis morgen. Ciao.